Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist, was ist denn heute? Mittwoch, genau. Mittwoch, der 3. Mai 2023. Andreas lächelt und nickt wissend. Guten Morgen. Naja, wenn ich hier schon so flirren muss, welchen Tag wir heute haben, dann ist es wohl so. Kurz zum Wetter. Wir haben heute, man mag es kaum glauben, Schnee. Es ist kein Witz, aber wir hängen ja hier ungefähr 4 bis 6 Wochen hinterher. Dafür verlängert sich der Woche die Zeit auch immer im Sommer quasi in den Winter hinein. Und insofern haben wir eigentlich jetzt das klassische Aprilwetter und es sind Plusgrade. Es schneit ein bisschen, wird aber gleich wieder wegtauen. Den See sehen wir nicht. 2, 3 Tage, denke ich mal, werden wir jetzt Regen haben. Und das ist wirklich sehr wichtig für deine Pflanzen. Nicht nur für meine Pflanzen, sondern für die ganze schöne Natur hier, die natürlich auch schon aufbrechen möchte. Man sieht das an den breitstehenden Bäumen, die Knospenblätter, die füllen sich immer mehr. Und es liegt jetzt inzwischen über der großen Ahornbaumwelt Kanadas ein roter Schimmer. Ja, und das ist wunderbar. Und wir freuen uns jetzt natürlich, nachdem wir diese vielen Wochen so viel Sonne und aber auch Trockenheit hatten. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Boden sich wieder durchfeuchtet. Ich finde, Andreas, dass du immer optimistische, konstruktive, aufbauende Worte findest für das Wetter. Völlig egal, wie es ist. Und das schätze ich an dir, denn so gehst du auch durchs Leben. Vielen Dank. Da freue ich mich, dass du das so siehst. Deshalb passen wir ja auch so gut zusammen. So, jetzt haben wir das alles, ihr Lieben, und jetzt geht aber gleich der Ernst des Lebens hier los mit den Meldungen. Alle großen Mainstream-Medien titeln, dass ein Anschlag stattgefunden haben soll, ich bin mal noch vorsichtig, nämlich auf den Kreml in Moskau. Die Bild-Zeitung titelt angeblicher Drohnenangriff auf den Kreml. Die Ukraine wollte Putin töten. Und Thomas Röper von Antispiegel schreibt, Mordanschlag auf Putin, Ukraine feuert Drohnen auf den Kreml ab. Also in der letzten Nacht wurden Drohnen auf den Kreml abgefeuert. Das scheint sicher zu sein. Russland konnte die aber abfangen und Russland beschuldigt jetzt Kiew, dass es bei diesem Terroranschlag den russischen Präsidenten Putin töten wollte. Und der Kreml hat eine kurze Pressemitteilung veröffentlicht, die Röper übersetzt hat und die will ich euch kurz vorlesen. Das Kiewer Regime hat heute Nacht einen versuchten Drohnenangriff auf die Kreml-Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation durchgeführt. 2 Drohnen haben den Kreml ins Ziel genommen. Als Ergebnis des rechtzeitigen Eingreifens der Militär- und Geheimdienste unter Einsatz von Radarkontrollsystemen wurden die Drohnen außer Gefecht gesetzt. Der Absturz der Drohnen und die Streuung der Fragmente auf dem Territorium des Kremls hat keine Opfer und Sachschäden verursacht. Wir betrachten diese Aktion als einen geplanten Terroranschlag auf das Leben des Präsidenten, der im Vorfeld des Tages des Sieges, der Parade am 9. Mai, zu der auch ausländische Gäste erwartet werden, verübt wurde. Der Präsident wurde nicht verletzt, sein Arbeitsplan hat sich nicht geändert, er wird wie gewohnt fortgesetzt. Die russische Seite behält sich das Recht vor, Vergeltung zu üben, wo und wann sie es für richtig hält. Andreas, der Kreml bringt diese Aktion als einen geplanten Terroranschlag in direkten Zusammenhang mit diesem Tag des Sieges am 9. Mai. Wie würdest du das einordnen? Also erst einmal kann man nur noch erschrecken, wie wahnsinnig und irrsinnig diejenigen sind, die sich das überhaupt wagen. Ich meine, in einer solchen Form eine Atommacht in dieser Form zu reizen. Das ist eine unvorstellbare Geschichte. Und zwar egal, wer es jetzt war, das wird sich ja dann rausstellen. Aber man hat das Gefühl, es sind nur noch Wahnsinnige am Werkeln. Und es geht darum, offenbar nur noch den russischen Bären so lange zu reizen, bis er endlich losschlägt. Das wird mittlerweile immer offensichtlich, diese Kriegstreiberei, die jetzt stattfindet, mit aller Gewalt und aller Macht. Ich bin zutiefst erschüttert, dass das stattfindet und dass man das dann natürlich an einem solchen denkwürdigen Tag macht, wenn dann ein Sonderfeiertag ist vor einem Feiertag, um damit noch ein vermeintliches Zeichen zu setzen. Es spricht eindeutig für eine absolute wahnsinnige Grundhaltung, die vermutlich im Westen zu suchen ist. Und ich erinnere daran, in der letzten Woche gab es einen Kommentar, ich weiß nicht, wer ihn gesprochen hatte, ich glaube ein Militär aus Großbritannien, die gesagt haben, sie haben angereichertes Uran verkauft an oder geliefert an die Ukraine und haben argumentiert, dass übrigens ein dritter Weltkrieg weniger schlimm wäre, als wenn die Russen gewinnen würden. Also wir sind hier mittlerweile in einer völligen irrealen Parallelwelt angekommen, die mich also wirklich nur noch erschaudern lässt. Ja, es hat fanatische Züge, entweder oder, hopp oder top, alles oder nichts. Also das sind die Vokabeln, die mir dazu einfallen. Röper schreibt noch, Russland hatte bei seinen Angriffen auf Ziele in der Ukraine ukrainische Offizielle bisher bewusst ausgespart. Natürlich wisse die russische Armee, wo ukrainische Minister, hohe Beamte, Militärs und auch Präsident Zelensky sich aufhielten und wo sie wohnen. Ihre Arbeitsplätze, also Ministerien oder auch der ukrainische Präsidentenpalast, sind auf jedem Kiewer Stadtplan verzeichnet. Trotzdem, so Röper, habe Russland diese Ziele bislang nicht angegriffen. Ob sich das nun ändert, bleibt abzuwarten. Und wir erinnern uns, auch das zitiert er hier nochmal, darüber hatten wir schon mal gesprochen, der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett, der hatte in einem Interview vor einigen Monaten berichtet, wie er von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der sich zu Beginn der russischen Operation vor einem russischen Angriff auf sein Leben fürchtete und sich demnach in einem Bunker versteckt hielt, gebeten wurde, herauszufinden, ob die Russen einen Angriff auf ihn persönlich planten. Du erinnerst dich, wir hatten hier darüber gesprochen. Und Putin habe Bennett daraufhin versichert, dass Russland keinen Angriff auf Selenskyj plane, woraufhin Selenskyj sehr erleichtert gewesen sein soll. Also es ist schwer zu sagen, was da wirklich im Hintergrund spielt. Für mich ist nur eines wichtig. Ukraine verliert immer mehr an Rückhalt. Nicht offiziell, die Medien, die ziehen die Beispiele ja auch immer mehr zurück. Die Headlines haben sich verschoben zu dem Mr. Wärmepumpe und so weiter und seine Konsorten mit Habeck, der über ihn steht. Also Greichen ist das ja. Und diese ganzen Dinge haben ja jetzt momentan Vorrang. Das heißt, wir haben ja gerade Wärmepumpenaktion und Ukraine-Aktion ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und dass da jetzt natürlich in der Ukraine Missmut herrscht, nachdem man sie aus meiner Sicht auch sehr stark missbraucht hat, indem man sie mit Waffen vollgefüttert hat und hat gesagt, wir sorgen dafür, dass ihr die großen Vernichter von Russland werdet. Das ist mittlerweile wirklich so offen, was hier mittlerweile stattfindet und das macht mir große Sorgen. Und jetzt ist natürlich in der Ukraine ein kühler Kopf entscheidend und ich habe so das Gefühl, dass da ein großes Problem ist, dass da eventuell überreagiert wird. Und wenn dann mit solchen Maßnahmen einfach nur noch blind losgejagt wird, dann muss man wissen, welche Folgen das haben kann. Ja, also es ist tatsächlich ein Anbrennen der Lunte, die eigentlich schon die ganze Zeit glimmt. Und so richtig beruhigend sind diese Nachrichten nicht. Andreas, vielleicht hängt das ja auch ein bisschen zusammen mit folgender Meldung, die Welt Online veröffentlicht hat, wo in einem Artikel beschrieben wird, dass der militärische Konflikt in der Ukraine mit erschreckender Deutlichkeit zeige, dass die NATO-Verteidigungskonzepte nicht mehr funktionieren. Also das sagt nicht Frau Alice Schwarzer oder Sarah Wagenknecht oder Richard David Precht, sondern das schreibt die Welt. Und jetzt fordern, wie es hier heißt, Experten ein radikales Umdenken in mehreren Bereichen. Na, wir sehen ja schon daran, dass USA sich momentan merklich zurückhält. Das fällt ja schon sehr auf in der Ukraine-Unterstützung. Denn irgendwie gibt es da wohl Unsicherheiten. Und genau genommen ist es so, dass der Ukraine-Krieg den Westen extrem geschockt hat. Und diese Auseinandersetzung hat also nicht nur gezeigt, dass ein großer und langer Landkrieg in Europa weiterhin möglich ist, sondern auch, dass die NATO-Verteidigungsstrategie, die Verteidigungsstrategie, so heißt es langsam, Andreas, sehr große Defizite hat. Und man spricht sogar offen von der Sorge Polens und der baltischen Staaten, dass man unter einer russischen Herrschaft leben könnte, wenn man nicht vorsichtiger mit den eigenen militärischen Maßnahmen agiert. Hier werden also deutliche Worte angeschlagen, dass man sogar damit rechnet, dass eine Landnahme Russlands in Polen und den baltischen Staaten ins Haus stehen könnte. Ja, das sind natürlich Worte, die sehr überraschend sind, denn normalerweise sagen ja die Planungen der NATO, dass man komplett auf Abschreckung durch Vergeltung setzt, was ja jetzt dieser ganz aktuelle Anschlag auf den Kreml auch verdeutlicht. Ja, das steht ihm natürlich diametral entgegen und das stimmt so. Und das NATO-Modell, das sah ja so aus, das wissen übrigens die wenigsten, dass man ja mit einem Überrennen der geringen Anzahl an NATO-Truppen in den baltischen Staaten gerechnet hatte. Das war ja eingeplant. Also allein das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass da Soldaten stationiert werden, deren Überrennen man einkalkuliert. Also die Soldaten in den baltischen Staaten, das waren viele US-Amerikaner, aber auch Deutsche, sind aus meiner Sicht damit auch als Kanonenfutter mehr oder weniger im Spiel. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Es ist unfassbar, wie man mit den Menschenleben umgeht. Und man hatte dann nach einer russischen Landnahme geplant, dass dann die Balten im nächsten Schritt und die Polen gemeinsam die russisch besetzten Gebiete dann wieder zurückerobern. Man wollte also den Kriegsgrund dann mehr oder weniger provozieren. Das ist das NATO-Modell und das ergibt sich aus diesem Weltartikel. Ja, das ist spannend, was da die Journalisten schreiben. Die derzeit dort stationierten Bündnistruppen, besonders die Amerikaner, waren also eher als Rückversicherung der dortigen Partner und als Abschreckung gedacht. Sie sollten potenziellen Aggressoren signalisieren, dass ein Angriff auf ein Land tatsächlich eine Reaktion des gesamten Bündnisses auslösen würde. Das war die vorrangig nach vorne gestellte Argumentation. Aber nun erkennt man ja auch, dass die russische Armee offenbar unterschätzt wurde und man jetzt bei der NATO umdenken muss. Ja, und laut der Welt soll das ja der Grund sein, warum die Partner an der Ostflanke auf eine neue Strategie drängen, wonach die NATO-Allianz von Anfang an die Einnahme von NATO-Territorium verhindern soll. Das aber würde die dauerhafte Stationierung größerer NATO-Kontingente an der Ostgrenze erfordern. Ja, also man rückt offenbar ab von diesem eventuellen Modell, dass also die Grenze der baltischen Staaten überrannt wird von den Russen, um sie zurückzuerobern. Und das ist jetzt eine völlig neue Ansage, die die Aufregung der NATO auch ziemlich deutlich macht. Man muss hier erkennen, dass diese Kanonenfutterländer, also die Balten, es jetzt nicht mehr akzeptieren wollen, dass man für einige Monate dann nach diesem Modell unter russischer Kontrolle sein könnte, wie es bisher offenbar kalkuliert war. Und wie es heißt, ist eine weitere Erkenntnis, dass die NATO-Allianz über viel zu wenig Flugabwehr verfügt, um die ganze Bevölkerung Europas zu schützen, falls Russland nämlich angreifen würde. Und das sind schon die Worte zwischen den Zeilen, um die es geht. Also Russland hat ja klar gemacht, dass es über mehrere Millionen Dollar teure Raketen verfügt. Und die könnte man jederzeit einsetzen. Und da gibt es ja eine aktuelle Studie des Think Tanks Atlantic Council. Und da wird es deutlich. Die sagen nämlich, der Mangel an Munition und Produktionskapazitäten, um verschossene Munition schnell zu ersetzen, ist wohl die bitterste Erkenntnis im Westen. Und da gibt es ein Zitat eines Ex-General Hodges, der sagte, wenn wir sehen, wie viel Munition im modernen Krieg verbraucht wird, dann müssen wir für die Zeit nach dem Krieg neu bewerten, wie viel benötigt wird, um Abschreckung sicherzustellen. Ja, also wir müssen ja nicht mehr darüber reden, wie viel von dem Kriegsgerät, das in die Ukraine geliefert wurde, auf dem Schwarzmarkt gehandelt wurde. Und dies, was Hodges hier sagt, das wird ja schon vorsorglich das Signal an die Rüstungsindustrie sein, wohin der Hase nämlich läuft. Also es geht wie bei allen anderen Kriegen auch hier offenbar alleine um den Profit. Das kann man nur immer wieder feststellen. Wenn das die Menschen nur endlich verstehen würde, dass sie Marionetten sind im Spiel einer ökonomischen Interessengruppe. Das ist es einfach. Ja, und man kommt jetzt also zu dem Ergebnis, dass nur die Masse entscheidet. Es geht also weniger um extrem teure Präzisionswaffen als um eine Massenproduktion von herkömmlicher Munition. Und eine entscheidende Rolle spielen seit diesem Krieg natürlich auch die Drohnen. Die haben natürlich vorher schon existiert, aber sie sind natürlich nie so massenhaft eingesetzt worden wie zurzeit. Ja, und letzte Nacht gleich zwei Stück Richtung Kreml. Die Satellitenaufklärung, die rückt ja immer mehr in den Fokus. Also die Starlink-Satelliten auf ukrainischer Seite, die Elon Musk am liebsten alle abschalten würde, die spielen eine große Rolle für die Feindaufklärung und natürlich auch für den Informationsaustausch in der Truppe. Das ist das offizielle Wording. Aber nochmal, wir müssen eines erkennen und ich glaube, das ist das, was auch unsere Hörer unbedingt immer wieder sich vor Augen führen sollten. Und das ist der Profitgedanke. Und dabei spielen die vielen Toten auf allen Seiten der militärischen Auseinandersetzung keine Rolle. Profite sind eben oft sehr blutig. Ja, also Fazit wäre dann deiner Meinung nach, man spricht von der Verteidigung und den Angriffen der Gegner. Die andere Seite nutzt dieselben Vokabeln, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und letztlich geht es um die Profite für, wie du immer so schön sagst, die Investoren im Hintergrund. So einfach ist es. So einfach könnte die Welt sein, wenn man es erkennen und verändern würde. Passiert aber derzeit nicht. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Es wird in vielen Medien heute darüber gesprochen, dass ein wichtiger Tag für die Meinungsfreiheit, für die Pressefreiheit heute ist. Nämlich es ist der Tag der Pressefreiheit. Und Reporter ohne Grenzen, die beschweren sich und sagen, dass die Arbeit noch nie so schwer war und Deutschland rutscht weiterhin in der Rangliste der Pressefreiheit ab, und zwar das dritte Jahr in Folge. Das schreibt Report 24. Warum rutschen die ab? Hintergrund sind die Attacken gegen Medienschaffende, von denen es so viele gab wie noch nie zuvor. Also nicht die Medienschaffenden, sondern die Attacken. Und die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen hat jetzt die Bundesrepublik eingeordnet auf Platz 21 hinter Ländern wie der Slowakei oder Samoa. Und was teilen die mit, die Reporter ohne Grenzen? Der Abstieg um 5 Plätze ist vor allem mit dem Vorbeiziehen anderer Länder zu erklären, die sich stark verbessert haben. In Deutschland wachse hingegen die Gewalt gegen Journalisten weiter an. Mit 103 physischen Angriffen dokumentiert Reporter ohne Grenzen den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015. Vor allem seien viele Angriffe in Ostdeutschland antisemitische, verschwörungsideologische und extrem rechte Kontexte seien es hier. Und obwohl die Pandemie 2022 abgeflaut sei, wurde teils zu anderen Themen weiterhin demonstriert, sodass Versammlungen auch die gefährlichsten Orte für die Presse blieben. Also, ich habe mal absichtlich so da hineingelesen, damit jeder merkt, wohin der Hase jetzt hier gerade läuft. Ja, also ich bin sicher, dass die Angriffe der deutschen Journalisten, wie zum Beispiel Oliver Jannich, den man sogar inhaftiert hat, hier nicht gemeint sind. Oder beispielsweise ein Michael Ballweg, der ja letztendlich auch journalistisch eine ganz wichtige Funktion hat, auch wenn er jetzt kein gelernter Journalist ist. Das heißt also, Freidenker, Mitdenker, kritische Denker werden mehr oder weniger, angegriffen. Und die Journalisten, die eigentlich mit dem Mainstream schwimmen und mehr oder weniger, also wirklich diese Situation auch darstellen, wie sie sich zeigt, nämlich die Propaganda durchzuziehen, die Hofmedien zu vertreten, die jetzt allerdings angegriffen werden von Freidenkern, die stehen jetzt auf und sind ganz entsetzt. Also es schüttelt einen manchmal, wenn man diese Doppeldeutigkeit hört und wenn man dann die Gewalt sieht, die die Journalisten empfinden, von den rechten Rollatorfahrern beispielsweise, die mit Trachtenjacke durch die Straße laufen, während das normale Volk auch angegriffen wird und sich abends kaum noch auf die Straße traut, aber eben halt nicht von Rechten, sondern eben halt von Gruppierungen, die momentan gerade unkontrolliert einwandern. Diese genaue Doppelzüngigkeit hier, die macht einen natürlich schon irgendwo kirre. So, und mit diesen ganzen Warnungen ist auch nicht Julian Assange gemeint, der auch immer noch eingesperrt ist, für den sich sogar Claudia Roth jetzt stark gemacht hat und gemeint hat, es wäre doch ein gutes Signal, wenn man ihn jetzt doch freilassen würde. Frau Roth ist ja die Kulturstaatsministerin. Ich kann es oft immer noch nicht fassen. Das ist ja die Dame, die hinter diesem Plakat hergegangen ist. Deutschland, du mieses Stück SCH. Und ja, trotzdem hat sie jetzt gesagt, anlässlich des Tages der Pressefreiheit, Julian Assange hat über WikiLeaks Kriegsverbrechen und Verbrechen der US-Armee gegen die Menschlichkeit veröffentlicht, wie ich finde, zu Recht. Und jetzt müsse eben auch etwas getan werden. Es ist nicht oft der Fall, dass man mit Frau Roth einer Meinung ist. Heute am Tag der Pressefreiheit sind wir es. Aber nur in diesem Punkt. Ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Doppelkorn. Und insofern ist es so, dass diese Nachricht wirklich richtig ist von Frau Roth. Aber ich muss trotz alledem sagen, dass Frau Roth in meinem Ansehen aufgrund der gesamten Ausrichtung vielleicht doch noch etwas kritischer zu betrachten ist. So, also Pressefreiheit ist nicht gleich Meinungsfreiheit. Wer Meinungsfreiheit einfordert, wird häufig von der Presse drangsaliert, verfolgt und diskriminiert. Und ich sehe eigentlich hier eher so einen fast klassischen Fall der Wechselwirkung. Ja, Meinungsfreiheit bedeutet, dass man mit ihnen der Meinung sein soll. Und wer nicht mit ihnen einer Meinung ist, der ist also gegen die Freiheit, nämlich diese Meinung zu vertreten. Und das ist so eine Doppelzüngigkeit, die man ja kaum anders noch erklären kann, als mit dem tatsächlichen Irrsinn, den wir ja in allen Bereichen hören. Wir haben ja hier in den letzten Jahren immer wieder alles versucht zu bewerten. Und tatsächlich mussten wir feststellen, dass die Arbeit vieler Pressevertreter, Medienvertreter im Mainstream nichts anderes mehr geworden ist als eine Wiedergabe von Regierungserklärungen der unterschiedlichen Länder. Wir haben hier berichtet über die vielen Verquickungen von sogenannten Journalisten, oft der Öffentlich-Rechtlichen, die für die Bundesregierung, für die Ministerien gearbeitet haben. Darüber haben verschiedene Bundesländer jetzt Auskunft geben müssen, weil die AfD nachgefragt hat. Ich glaube, die Linken auch. Und es sind erschreckende Ergebnisse herausgekommen. Vielleicht fassen wir das nochmal zusammen am Freitag oder in der nächsten Woche. Aber es sind Millionen Honorare geflossen an diese Journalisten, die natürlich, wes Lied ich sing, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, so heißt es. Man kann es ja gar nicht verdenken. Die Frage ist, Andreas, wie moralisch und ethisch ist denn die Presse, sind die Medien heute noch? Ja, also das kann man ziemlich deutlich im Prinzip auch analysieren. Also wenn ich mir alleine ansehe, dass nur die Linken und auch die AfD überhaupt noch als Opposition zu bezeichnen sind und die Presse genau diese beiden Parteien mit eventuellen Stellungnahmen mehr oder weniger ausblendet. Wenn wir uns ansehen, wie paritätisch denn in den Talkshows die Parteienvertreter, ich bin ja sowieso kein Freund von Parteien, wie die aufgeteilt sind, da kommen eben halt, wenn mal überhaupt mal ein Linker so als Pseudofigur mal irgendwo mit rein, die von der AfD quasi kommt gar keiner rein. Und das ist eine Partei, die demokratisch gewählt wurde von einem Großteil der deutschen Bürger. Und die wird mehr oder weniger ignoriert. Und wenn dann die Journalisten sich wundern, dass man dann aggressiv gegen sie reagiert, weil sie eine einseitige, nicht objektive, tendenziöse, nicht mal Berichterstattung, sondern nur noch Propaganda vertreten und das eben halt auch über ihre entsprechenden großen Organe oder Journalien beispielsweise, die von Philanthropen mitfinanziert werden. Also ich habe mir zum Beispiel gerade mal angesehen Artikel, die aus den 70er, 80er Jahren gewesen sind, und zwar die großen Spiegelschlagzeilen, wo man beispielsweise vor den Armen gewarnt hat, die das Land überfluten. Und da hat man den Begriff der Asylanten Migranten diffamiert. Das waren knallharte rassistische Überschriften, die dort im Spiegel waren. Und der Begriff Asylant, das ist ja schon so ein Begriff mit Ant am Ende, wie Simulant. Immer wenn ein Ant am Ende ist, ist da immer so ein Hauch von Diffamierung auch mit drin in diesen Begrifflichkeiten. Und man hat das damals dann so durchgezogen. Und zwar je nachdem, wie gerade die politische Agenda vom Finanzsystem gesteuert wurde. Und heute haben wir eine gegenteilige Geschichte, aber die Menschen können sich eben nicht mehr daran erinnern, wie es mal früher war. Und die Journalisten machen eine erbärmliche Aufgabe, indem sie diese alten Artikel nicht einfach mal darstellen und zur Diskussion bringen und sagen, wie konntet ihr in den 70er Jahren die Eiszeit propagieren? Wie konntet ihr in den 80er Jahren Panik schüren gegen Asylantenströme, die nach Deutschland kommen? Und jetzt das Gegenteil. Das erklärt doch mal. Das ist ein Komplettversagen der entsprechenden Organe in der Presse heute. Und das wäre Pressefreiheit, finde ich. Dann, dass die Presse frei agieren könnte und eben auch frühere Berichte ganz kritisch hinterfragen und untersuchen könnte und zur öffentlichen Diskussion für alle stellen könnte. Denn die Macht haben die Medien, jedenfalls die Hofberichterstatter, die richtig viel Geld bekommen. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit einer Zwangsgebühr bezahlt werden müssen, sondern dass viele andere Massenmedien von der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Regierung in Berlin x Millionen, zig Millionen an Unterstützung bekommen, weil sie ansonsten gar nicht mehr existieren könnten. Und wenn, Andreas, du bist ehemaliger Unternehmer, wenn ein Geschäft nicht mehr funktioniert, wenn also rote Zahlen geschrieben werden, soll man denn dann eine solche sterbende Produktionsanlage überhaupt noch am Leben erhalten? Nein, es gibt ein ganz einfaches Spiel. Wenn das Pferd tot ist, sollte man absteigen. So einfach ist das Ganze. Aber wir haben mittlerweile nicht mehr die Situation, dass die freie Wirtschaft sich entwickeln kann, die ja durch Motivation geht. Wir müssen uns das vorstellen, wenn wir einen Hund dazu bringen wollen, ein Stückchen Holz zu apportieren, dann macht es wenig Sinn, dem Hund Schläge anzudrohen, wenn er es nicht macht, sondern ihn mit ein Leckerchen belohnen, dass er es, falls er es macht. Und damit kann man ihn dann dazu bringen, auch bestimmte Dinge zu vollziehen. Und die Machtsysteme haben ja eine Aufgabe, nämlich die Menschen zu motivieren. Demokratie funktioniert ja nur dann, wenn die Machtstrukturen, denn das sind keine Demokraten, wenn die Machtstrukturen, die wirklich die Fäden in der Hand halten, eine große Masse von apathischen Menschen produziert, die eben nicht mitdenken, die ihre Eigenverantwortlichkeit abgeben und auch nicht mehr für sich entscheiden wollen, sondern nur noch mitlaufen. Sonst wird das Machtsystem zerstört und dann müsste man die Demokratie abschaffen. Das ist ja nur ein Label, das angeblich das Volk entscheidet durch Wahlen und so weiter, sondern es ist ein versteckter Feudalismus im Hintergrund. Ich spreche das deshalb so deutlich an, weil es immer klarer wird. Bloß es funktioniert nicht in dem Moment, wenn zum Beispiel die Politik diktiert, was wir zu tun und zu lassen haben, dann sagen die Leute, wir sind demotiviert und sie werden ihre ganze eigene Energie ansetzen, wie sie diese Vorschriften umgehen können. Anstatt dass sie einen Vorteil in bestimmten Entscheidungen sehen würden oder bestimmten Richtungen, die aus sich selbst herauskommen, dann wären sie motiviert und würden es gerne machen. Die Leute wären sehr an Umweltschutz interessiert, wenn sie das Gefühl hätten, dass es ehrlich und gerade läuft und nicht mit Vorschriften, mit irgendwelchen ganz klaren Befehlen und dann vor allem eben halt mit Falschaussagen von gekauften Wissenschaftlern. Also ich kann mich erinnern, als ich noch in Deutschland lebte, haben viele Menschen ganz freiwillig sich für den Umweltschutz stark gemacht. Wir haben angefangen, Müll zu trennen. Wir haben bedachter eingekauft, möglichst wenig Plastikverpackungen. Ich sehe die Entwicklung hier, als wir hierher kamen. Da gab es überall noch Plastiktüten in den Supermärkten en masse. Das ist alles weg. Das existiert nicht mehr. Und viele Menschen, also damals waren es ganz wenige und jetzt fast alle bringen ihre eigenen Taschen mit. Ich denke mal, wenn es einleuchtend ist, dann sind sofort die allergrößten Massen bereit, freiwillig etwas dazu beizutragen. Eben, also auch das Leckerchen ist in diesem Fall auch die Information, dass du etwas tun kannst und beitragen kannst zum Umweltschutz. Ich musste gerade so lachen, als du mit dem Hund und Leckerchen gesagt hast, was ja bei unserem sturen Terrier alles überhaupt nichts nützt. Da nutzt gar nichts. Da nutzt weder Schläge noch Leckerchen. Die macht das, was sie will. Und, aber Schläge hat sie auch noch nicht erfahren, sondern bisher nur Leckerchen. Und sie liegt hier übrigens gerade vor uns, tief schlafend, leicht schnarchend und ist sehr zufrieden, dass hier Mama und Papa reden. Sie weiß ja nicht, dass wir gerade in den Äther rausgesandt werden. Aber was wirklich wichtig ist, ist eben halt auch das zu erkennen, dass man die Menschen führen will und man mit sozialistischen Diktaten das Gegenteil erreicht von dem, was man eigentlich will. Wir haben das gesehen, es gab die Diktatur des Proletariats in der DDR, das gab es auch in der Sowjetunion. Und was passierte? Die Menschen selbst haben das Ding zur Auflösung gebracht. Die Menschen waren noch nie so weit vom Umweltschutz und ich glaube auch vom Klimaschutz entfernt, wie seitdem sich irgendwelche an den Boden kleben mit irgendwelchen unsinnigen Aussagen und dafür sorgen, dass der gesamte Betrieb ins Stocken kommt, Menschen sterben müssen, die krank sind, weil beispielsweise Einsatzfahrzeuge nicht durchkommen. Das Gegenteil wird erreicht von dem und das sehen wir hier ganz deutlich. Das ist ja auch das, was dazu führen wird, dass es große Unruhen geben wird. Das hat Klaus Schwab in seinem Great Reset angekündigt und das wird auch weiter hochgehalten. Nämlich das Weltwirtschaftsforum hat sich jetzt gerade geäußert im Future of Jobs Report 2023. Und dieser Report beschäftigt sich mit der Veränderung der Arbeitswelt durch technologische Entwicklungen. Es geht hier aber auch um den Klimafanatismus so rum. Und diese Studie hat ergeben, dass also eine ganze Menge, nämlich zig Millionen Arbeitsplätze wegfallen werden wegen der künstlichen Intelligenz. Da heißt es, welche Berufe wird es betreffen? Büro, Sekretariatsberufe, Bankkaufleute, Kassierer, Fahrkartenverkäufer, Datenerfasser, Postangestellte sowie Verwaltungs- und Chefsekretärinnen in den nächsten 5 Jahren im Vergleich zu heute sollen also die meisten Verluste erleiden. Bis 2027, so schätzt man, werden weltweit rund 26 Millionen Arbeitsplätze in diesen Bereichen wegfallen. Ich prognostiziere persönlich, dass es noch viel mehr sein werden, wenn ihr erst die nächsten Meldungen hört. Dieser Bericht des WEF zeigt auch auf, dass die Technologie in Zukunft eine treibende Kraft ist bei der Veränderung der Arbeitsplätze. Neue Technologien werden viele Arbeitsplätze automatisieren, während gleichzeitig neue Arbeitsplätze entstehen im Bereich künstliche Intelligenz, Robotik und Datenanalyse. Und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt, die sind global und die betreffen sowohl die USA als auch die Europäische Union, heißt es hier bei dem WEF. In den USA könnten bis 2028 etwa 17 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, während man in der EU zunächst mal von 12 Millionen Arbeitsplätzen ausgeht. Andreas, eine Entwicklung, die ebenfalls wieder für eine Menge Veränderung auf der Welt sorgen wird. Das kann man so sehen. Und dann natürlich auch nur, solange wir noch Strom haben. Der große Blackout, der nach wie vor immer noch droht, sorgt dafür, dass dann alle keine Arbeit mehr haben. Auch die neuen Arbeitsplätze, die in der KI entstehen, sind dann weg. Und die alten sind dann schon weg gewesen. Also ich denke gerade so darüber nach, wie oft ich angeschrieben werde von jungen Leuten, die in der Schule sind, die gerade ihr Abitur gemacht haben oder da drin stehen und sagen, Andreas oder Herr Popp, was kann ich denn mal lernen? Was würden Sie mir empfehlen? Und dann kommen dann so Fragen wie Bachelor für Business Administration oder sonst etwas oder Designer oder Werbeagentur, was auch immer. Und ich sage dann immer, Kinders, was haltet ihr denn mal von einem Handwerksberuf? Wie fändet ihr denn zum Beispiel Gärtner? Ich habe das Gefühl, das wird wichtiger denn je, wenn die Leute irgendwann wieder in der Lage sind, sich ihr eigenes Gemüse anbauen zu können. Denn wenn man das mal hochrechnet, wozu das ganze Theater gerade führt, das bedeutet, dass alle arbeitslos werden. inklusive der neuen Arbeitsplätze, die entstehen, weil dieses System nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und dann geht es ums Überleben, wohl dem, der dann wirklich was kann, nämlich zu nutzen, indem er zum Beispiel ein Dach reparieren kann oder eine Mauer ziehen. Das können nur noch wenig. Das sind dann wirklich die edlen Berufe, wie es im Mittelalter auch war. Die Handwerker und die Bauern waren die eigentlichen Adligen. Die einen haben dafür gesorgt, dass alle satt wurden und die anderen, dass sie ordentlich wohnen konnten und eben halt ihre Handwerker eben halt hatten, wenn sie sie brauchten. Ja, es ist vor allem in den Zeiten, die auf uns zukommen und in denen wir mit einem Bein schon stehen, natürlich sehr wichtig, dass wir handwerklich einfach uns durchsetzen oder eben auch durchboxen können. Und dazu gehört übrigens auch das, also wie gesagt, das Gärtnern, das Kochen, das Schreinern und so weiter, das Stricken, das Häkeln. Ja, das haben wir alles in der Schule noch gelernt. Ich habe es auch innerhalb meiner Familie lernen müssen. Meine Mutter hat meine Schwester und mich zu Nähkursen zu den katholischen Schwestern geschickt, obwohl wir gar nicht in der katholischen Kirche waren. Und ich muss heute sagen, wow, ich war 9 Jahre alt, als ich in diesen Nähkurs kam. Und das ging eine ganze Weile. Ich möchte das nicht missen. Und das sind natürlich Dinge, die heute fast schon verloren gegangen sind. Also ich bin ja sogar, das muss ich ja gestehen, Waldorfschüler. Und ich habe ja auch Nähen und Stricken gelernt. Ach du lieber. Ich habe das gelernt. Ja, ja, ich bin der klassische Obermacho. Also das ist schon ganz spannend. Das habe ich wirklich mal. Hast du auch geklöppelt? Aber natürlich habe ich geklöppelt. Angstfreies Klöppeln in Neapel. Das waren die Auslandskurse. Genauso was Wichtiges haben wir gemacht. Also nein. Aber das sind wichtige Sachen, gerade beim Kochen, was du sagst. Viele junge Leute können gar nicht mehr richtig kochen. Ich rede nicht vom Designer-Koch, vom Tralala, sondern damals, die Alten erinnern sich noch an Max Inzinger vom ZDF, der gezeigt hat, wie man eine Erbsensuppe macht oder einen Kartoffelsalat. Und wie auch immer, viele sind gar nicht mehr in der Lage, sich selbst ihr Essen herzurichten und auch die Nahrung zu managen. Ich denke jetzt an uns. Wir haben dann zum Beispiel Spargel, grünen Spargel gehabt, da ist was übrig geblieben und Kartoffeln waren auch übrig geblieben, Salzkartoffeln. Da haben wir Spargel mit Salzkartoffeln gegessen, mit einer wunderbaren Sauce Bernays, die du gemacht hast. Und am nächsten Tag haben wir die Reste mit reingenommen von diesem Gemüse und den Kartoffeln mit Rosenkohl. Jetzt spreche ich einfach mal aus unserem Hause hier und haben dann die Reste mit wiederum verwertet im nächsten Tag. Und was wir nicht essen, das bekommen dann quasi die Hühner. Natürlich nicht die Plastiktüten. Naja, aber was jetzt hier übrig ist, das vermixe ich nochmal. Da kommt ein Schuss Sahne zu und dann gibt es ein Cremesüppchen. genau. So ist es. Also jetzt haben wir es gleich durch, Schatz. Wir müssen jetzt aufhören an der Stelle. Wir gehen zu weit. Ja, finde ich jetzt gerade auch. So, jetzt also. Wir sind immer noch bei... ich muss so lachen, Entschuldigung. Wir sind immer noch bei der künstlichen Intelligenz. die einem echt zu schaffen machen kann. Und es heißt hier, ja, sie wirkt. Hier heißt es eben in diesem Artikel von Report 24, dass es ja auch um Klimawahn und Jobs geht, nämlich die sogenannten ESG-Standards. Das sind ja diese ganzen Klimagesetze, die jetzt auf Handel, Verkehr, auf Logistik und so weiter gelegt werden, auch auf die Produktion. Die sind in Bezug eben auf erneuerbare Energien, da geht es ja um die Dekarbonisierung der Wirtschaft, eine wichtige Rolle jetzt zusätzlich einnehmen. Allerdings nicht unbedingt zum Guten alleine, da die ganzen Eingriffe in die Wirtschaft im Namen der neuen Klimareligion eben auch das Wirtschaftswachstum behindern können. Und in dem Bericht heißt es, die größten Auswirkungen auf die Schaffung und Vernichtung von Arbeitsplätzen gehen von Umwelt-, Technologie- und Wirtschaftstrends aus. Unter den aufgelisteten Makrotrends gehen die Unternehmen davon aus, dass der stärkste Nettoarbeitsplatzbeschaffungseffekt auf Investitionen zurückzuführen ist, die die Umstellung der Unternehmen auf sogenannte umweltfreundliche Technologien erleichtern, auf die breitere Anwendung von ESG-Standards, kannst du gleich noch mal was dazu sagen, und auf die stärkere Lokalisierung der Lieferketten. Also auf all diese Bereiche hat dies eben große Auswirkungen, auch wenn der Arbeitsplatzzuwachs in jedem Fall durch eine teilweise Verlagerung von Arbeitsplätzen ausgeglichen wird. Andreas, diese ESG-Standards, die ja von USA praktisch der westlichen Welt auferlegt werden und der anderen Welt auch. Ob die das allerdings mitmachen, ist die Frage. Das ist ja auch wirklich zukunftsverändernd. Also sie wird natürlich nicht von den USA ausgegeben, sondern von den Führern, die hinter der USA oder hinter den USA stehen, die oberhalb des Weißen Hauses angesiedelt sind. Und die findet man dann eben halt in Kapitalsammelbecken, Vanguard, BlackRock. Und das sind eben halt Kapitalsammelbecken, die größeres Vermögen verwalten, als große Industriestaaten an Bruttoinlandsprodukt aufweisen. Da liegt ja eigentlich die Macht. So einfach ist das. Und die Aussagen mit diesem in grüne Klimadinge zu investieren, das würde dann Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Das ist zwar richtig, aber nur durch diese künstliche Struktur, die man da eingezogen hat. Rein sachlich sind diese gesamten Aussagen falsch. Aber wie du schon sagst, es wird eine Religion, eine Agenda auf der Basis einer Erzählung aufgebaut. Und das ist der Trick. Man spekuliert heute nicht mehr auf irgendwelche zukünftigen Wahrscheinlichkeiten, sondern man inszeniert Szenarien und die baut man regelrecht auf und setzt genau auf diese Szenarien, die man selbst auslöst. Das ist der eigentliche Trick dabei. Und insofern ist es gar keine Spekulation mehr. Und die Leute glauben, wow, die haben recht gehabt. In Wirklichkeit ist das Ganze künstlich konzipiert und auch strukturiert worden, dient aber der Umwelt überhaupt nicht. Also das haben wir ja gesehen bei dem Buch The Great Reset von Klaus Schwab. Denn wir sind aber im Moment noch hier im Bereich der künstlichen Intelligenz. Andreas versucht sich hier mit dem Thema vorzudrängeln. Kommen wir gleich dran, kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall ist das ja auch in diesem Buch von Klaus Schwab alles vorausgesagt worden. Die Bürgerunruhen, dann was die pandemischen Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf den Wohlstand der Gesellschaft haben würde. All das ist ja eingetreten und das ist genau das Konzept oder Prinzip, von dem du hier gerade gesprochen hast. Ich möchte noch kurz beim Thema künstliche Intelligenz bleiben. Erstens haben wir heute einen Beitrag eingestellt, der es wirklich auch wieder mal in sich hat. Der ist zwar von 2019, aber man kann umso erschreckender davon ausgehen, dass die Auswirkungen und Ausmaße heute noch heftiger sein werden, denn es ist ein Beitrag aus China, wie man Kinder mithilfe der künstlichen Intelligenz überwachen kann. Auch ihre Aufmerksamkeit, ihre Lernbereitschaft und wohl auch ihre politischen Ansichten. Ja, für mich ist das ganz entsetzlich. Ich habe mir das gerade angesehen, wie Kinder dann mit so Kopfreifen, die um den Kopf gelegt werden, mit Dioden, die dann letztendlich Messungen durchführen, anhand der Gehirnaktivitäten quasi feststellen können und direkt live übertragen vorne an den Lehrer und gleichzeitig noch an die Eltern der Kinder, die dann sehen können, ob die Kinder gerade aufpassen oder ob sie gerade träumen oder vielleicht nicht bei der Sache sind oder schlichtweg schlafen oder sich einfach für den Stoff nicht interessieren. Das, was ja eigentlich die Schule ausmacht, aus dem Fenster zu sehen und zu träumen. Schaut euch das bitte an. Und jeder möge sich die Frage stellen, ist das die Zukunft, die ich unterstützen möchte? Was kann ich tun, um solche Entwicklungen nicht nur nicht mit zu unterstützen, sondern eventuell auch zu blocken durch mein Verhalten, indem wir viel mehr zum Beispiel mit Bargeld unsere Einkäufe erledigen, immer noch und wo es geht und vieles mehr, wo man einfach eine Entscheidung trifft, da kommt ein neuer Supermarkt, der ist nach KI ausgestattet und man kann da ohne zu bezahlen, aber eben beobachtet von vielen Kameras einkaufen. Meine persönliche Meinung, würde das hier so etwas geben? Ich würde da keinen Schritt reinsetzen. Das würde ich auch nicht. Und man kann dann natürlich auch passiv dann einen Widerstand leisten, indem man in einen Laden reingeht, den Wagen vollpackt, will dann bar bezahlen, stellt fest, es geht nicht und dann geht man eben halt wieder, weil man nicht bar bezahlen kann. Und das sind wirklich harmlose Demonstrationen, die auch demokratisch legitimiert sind. Das muss man auch ganz klar sagen, dass man sich da traut. Das ist genauso, wie ich das gehört habe, wenn man bei einem Klimakleber einfach mal eine Stinkbombe fallen lässt aus Versehen. natürlich nur aus Versehen, ich würde sowas etwas natürlich nie sagen, dass man das machen sollte, aber das ist natürlich trotz alledem noch eine harmlose Form des Protestes gegenüber dem, was sie mit den Menschen machen. Ja, also du hattest von diesem Beispiel gehört und hast das hier angebracht, würdest das aber niemals empfehlen. Niemals, nein, niemals. Nein, niemals. Also das finde ich auch, sollte man auch nicht. Ja, und nun kommt also eine überraschende Meldung aus Großbritannien, denn der Erfinder, der Miterfinder der künstlichen Intelligenz, der bis vor kurzem bei Google gearbeitet hat, der hat gekündigt, der verlässt überraschend den Laden und warnt, dass diese Technologie das Leben, wie wir es kennen, auf den Kopf stellen könnte. Der Mann heißt Geoffrey Hinton, ist 75 Jahre alt. Er wird gehandelt als Erfinder der KI, die also zum Beispiel die Grundlage gebildet hat für ChatGPT oder Google Bard. Und er sagt in einem Interview mit, das sage ich euch gleich, New York Times, genau, mit denen hat er gesprochen, dass ein Teil in ihm bedauere, an der Entwicklung dieser Systeme mitgewirkt zu haben, von denen er befürchtet, dass sie die Verbreitung, Achtung, von Fehlinformationen fördern und Menschen in der Arbeitswelt ersetzen werden. Hinton sagte weiter, er müsse sich ausreden, einreden, selber einreden, um nicht von Schuldgefühlen übermannt zu werden, wie wenn ich es nicht gebaut hätte, dann hätte es ein anderer getan. Und er zieht immer wieder Vergleiche zwischen sich selber und dem Vater der Atombombe, Robert Oppenheimer, der ja Berichten zufolge am Ende seines Lebens völlig verzweifelt war über seine Erfindung und den Rest seines Lebens mit dem Ziel verbracht hatte, die Verbreitung der Bombe zu verhindern. Damit hat sich dieser ja Google-Entwickler und eben Erfinder der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt und zitiert Oppenheimer hier: Wenn man etwas sieht, das technisch gut ist, dann macht man es eben. Und nach diesem Motto habe auch er gehandelt, aber er ist jetzt auch selber wie Oppenheimer offenbar ziemlich verzweifelt. Ich sage euch gleich auch, wie das aussieht, wie er den Laden da verlassen hat, also Google. Andreas, dieser Satz, wenn man etwas sieht, das technisch gut ist, dann macht man es eben. Macht man das, ohne zu fragen, wohin es führen könnte? Also ich bin da erinnert und bin da gerade getriggert an meinem Physikprofessor, Professor Simon, der hatte damals mit Wernher von Braun zusammen an der V1-Rakete mitgearbeitet in Usedom und war ein Atomphysiker und hat sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und die Atombombe, da war er auch mit beteiligt in den wissenschaftlichen Teams. Und ich weiß nur, wie er gelitten hat. Und er war ein alter Mann schon zu meiner Schulzeit. Und er sagte dann immer vor jedem Unterricht, wie leid ihm das tut und er das völlig unterschätzt hat. Wissenschaftler haben oft eine gewisse Naivität. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, weil sie so mit ihren Themen der Naturgesetze in Verbindung sind und überhaupt nicht das Abstraktionsvermögen haben, dass man das, was der Menschheit dienen könnte, auch so böse einsetzen kann. Das hat man ja gemacht bei vielen Wissenschaftlern oder auch Erfindern. Denken wir an Viktor Schauberger, die dann mehr oder weniger gekauft wurden, dann sogar von den USA und dann mehr oder weniger dann tatsächlich auch zu Schaden gekommen sind. Also das ist wirklich so, dieser ganzheitliche Blick, der geht dabei natürlich verloren. Der ganzheitliche Blick heißt ja auch, den alleinigen Bereich der Verstandesherrschaft zu verlassen und sich dem Geist auch wieder zuzuwenden. Das ist das, was Christopher Vasey in seinem Buch Die Verstandesherrschaft so treffend beschreibt, nämlich dass die Entscheidungen nur noch auf dieser materialistischen Ebene geschaffen und getroffen werden und die KI dürfte eines der wichtigsten Beispiele dafür sein, während man sich moralisch mit dem Gewissen überhaupt nicht mehr fragt, darf ich das? Das ist ein ganz brillanter Einwand jetzt von dir. Und ich bin ja ein Verstandesmensch immer gewesen. Und ich habe ja durch dich, und da bin ich sehr dankbar für, erst gelernt, überhaupt diese geistige Komponente mit zuzulassen. Diese geistige Komponente. Geist heißt nicht schnell denken, sondern das heißt Anbindung an die Schöpfungsgesetze. Und es geht nicht darum, den Verstand jetzt zu ersetzen durch irgendeine spirituelle Sicht, sondern den Verstand erweitern um die spirituelle Sicht. Übrigens bei extrem spirituell ausgerichteten Menschen, da bietet es sich an, auch diese Spiritualität um den Verstand zu erweitern. Das ist die andere Seite der Medaille. Und so lernt man dann eben, ich komme aus dieser sachlichen Ebene. Ich denke, als die DDR damals 1989 aufgegeben wurde oder 1990 genau, da bin ich drüben gewesen in Rostock oben und da gab es dann unter anderem große VEB-Druckereien von den Schulbüchern über Physik und so weiter. Dort konnte man unglaublich viel lernen. Und diese geistige Komponente beispielsweise und die Verstandeskomponente arbeiten sehr sauber miteinander. Die DDR-Bücher haben sich dadurch ausgezeichnet, weil sie klar durch Beobachtung und durch die Versuche erklärt haben, wie die Natur funktioniert. Und das Ganze noch geistig dann mit aufzunehmen und in Verbindung zu bringen, war noch viel einfacher. Deshalb sind diese alten, wenn ihr solche alten Schulbücher noch habt, haltet sie fest, die sind gut. Während man heute mit reinen theoretischen Modellen arbeitet, nicht mal mehr mit sauberen Theorien, denn das wäre wissenschaftlich, aber das Klima zum Beispiel ist keine Theorie, keine saubere, sondern ein Modell. Und damit kann man dann eben halt den Geist noch weiter entfernen. Und was du meintest ist, die Intuition, die Empfindung ist ein eigenes Messinstrument in uns, welches wir wieder lernen können zu aktivieren. Ich bin so dankbar, dass ich das gelernt habe. Und ich sehe jetzt irgendwelche Faktoren und gleiche sie grundsätzlich, diese Faktoren, mit meiner Empfindung ab. Und da ist ein virtueller Zeiger in mir, der mir genau anzeigt, stimmt das nicht und wenn, wie weit. Das sind die wesentlichen Dinge, die man lernen kann. Und Christopher Vasey hat in diesem Buch mit der Verstandesherrschaft diese Dinge zusammengetragen, wie man sie nicht besser lernen kann. Also ein Grundlagenwerk für sich selbst, auch sich neu auszurichten. Der Untertitel lautet Ursache aller Übel. Aller Übel auf dieser Welt ist die Verstandesherrschaft und damit sind wir wieder bei der KI, denn dieser Erfinder der KI in diesem Gespräch mit der New York Times sagt bzw. warnt, dass die künstliche Intelligenz in naher Zukunft das Internet mit falschen Fotos, Videos und Texten überschwemmen werde. Und das werde ein Niveau erreichen, bei dem der Durchschnittsmensch nicht mehr in der Lage sein wird, zu erkennen, was wahr ist. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Deepfake-Technik, wo man ja einen prominenten Menschen nehmen kann und ihm Worte in den Mund legt in einem Video und es eins zu eins so wirkt, als habe er das gesagt. Und wenn hier dieser Erfinder der KI davon spricht, dass das in naher Zukunft schon passieren wird, möchte ich an dieser Stelle gleich mal eine Warnung und einen Hinweis aussprechen. Solltet ihr von Andreas und mir irgendwo in einem Video Aussagen sehen und hören, wo ihr euch an den Kopf fasst und sagt, das können die nie gesagt haben, dann vergesst bitte nicht das Kapitel KI und das, was uns in Kürze hier bevorstehen wird. Das wird übrigens auch der Moment sein müssen, wo wir unsere Arbeit beenden. Genau, das wird dann der Punkt sein, wo wir dann alle auf uns selbst gestellt sind. Das ist die letzte Phase dann vor dem Umbruch in der Menschheit, aber dann zum Guten, zumindest für diejenigen, die jetzt klar bei Verstand bleiben und auch klar in ihrem Bewusstsein und auch in ihrem Geist bleiben und den Pfad in Richtung Licht überhaupt nicht verlassen und auch nicht ins Schwanken kommen. Das ist der wesentliche Punkt. Und wenn wir sagen, das Verstandesbewusstsein ist das, was am schlimmsten und das Problem ist und das Übel, der Verstand an sich, dann sagen viele, um Himmels Willen, das ist doch falsch, wir brauchen mehr Verstand, das ist ja alles verstandeslos, was wir machen. Das liegt dann oft daran, dass man den Verstand vielleicht nicht richtig definiert. Zum Verstand gehören auch die Gefühle, zu dem Verstand gehören auch Gier, Neid, Missgunst. Das sind alles Verstandesebenen, das muss man wissen. Der Geist ist allein das Bewusstsein und die Anbindung von außen wie eine Art Durchlauferhitzer, der Mensch ist, wie eine Art Lupe, durch die die Sonne fällt, mit der man dann letztendlich sogar Gras entzünden kann. Das ist das Bewusstsein und die Intuition und die Empfindung. die innere Stimme, das Bauchgefühl, genau. Das Herzgefühl, all das, was auf der inneren Ebene mit uns passiert. Und da passiert sehr viel mehr. Da kommen auch sehr viel mehr Eindrücke aus der geistigen Welt. Und damit höre ich auch auf, das jetzt hier zu erweitern, denn wir sprechen ja im Abendgebet oft über diese Themen. Und dieses Standbein ist den Menschen verloren gegangen. Und wenn wir jetzt sehen, wo wir stehen mit dieser künstlichen Intelligenz, da können wir uns auf einiges gefasst machen. Das ist ja auch das, was Klaus Schwab annonciert hat. Erstmal durch die Pandemie, die Unruhen und die Arbeitsplätze, die verloren gehen. Und jetzt aber hier gleichzeitig auch die normale Sicherheit, die wir gelernt haben in dem Leben, wie das Leben funktioniert. Wir werden in den Grundfesten erschüttert werden durch künstliche Intelligenz. Und ich kann es nur immer wieder sagen, ich meine, wir haben schon über 3 Jahre jetzt hier Zeit gehabt, auch auf die innere Stimme immer wieder hinzuweisen, auf den Adlerblick von oben auch, auf die Anbindung ins Licht. Und meine Prognose ist, wer das kann und wer weiß, wie dieser Weg geht, der ist sehr viel besser bewaffnet in dieser fast kriegerischen Auseinandersetzung, die der Menschheit jetzt bevorsteht, als diejenigen, die wirklich nur noch materialistisch ausgerichtet sind. Man darf vor allem jetzt aus diesem, was wir gerade hören, keine Untergangsvision ableiten. Denn diese künstliche Intelligenz, diese Deepfakes, all diese Dinge beherrscht nicht nur das System, sondern auch die alternativen Klardenker haben sehr viele Experten, die das können. Das bedeutet, dieses Ding kann sich auch zum Boomerang für das System entwickeln. Das bedeutet, dann kommen gegen Deepfakes, die über das System rausgegeben werden, die man dann auch irgendwann nicht mehr kontrollieren kann. Das Ziel ist dann letztendlich oder das Ergebnis ein völliges Chaos, ein chaotischer Zustand. Und dieser chaotische Zustand, der muss dann zu einer Neuordnung führen. Und diese Kraft, die dafür nötig ist, die wird dann kommen aus einer Sphäre, die wir heute noch gar nicht richtig einordnen können. Das ist dann eigentlich das jüngste Gericht und das ist dann der Neustart. Und wer dann richtig steht, der wird auch danach noch richtig stehen. Und wer es nicht tut, der wird danach gar nicht mehr stehen. Ja, das klingt ja hier fast wie das jüngste Gericht in aller Konsequenz. Ja, also wir kommen noch mal ganz kurz zu Geoffrey Hinton. Das ist der Mann, der die künstliche Intelligenz mit erfunden hat. Und er sagt wörtlich, die Vorstellung, dass dieses Zeug tatsächlich schlauer sein könnte als der Mensch, daran haben ein paar Leute geglaubt, aber die meisten hielten das für völlig abwegig. Und ich dachte, es sei weit hergeholt. Ich dachte, es sei noch 30 bis 50 Jahre oder noch länger entfernt. Offensichtlich glaube ich das nicht mehr. Und er wirft auch seinem ehemaligen Arbeitgeber Google vor, kein guter Verwalter für die KI-Technologien zu sein. In der Vergangenheit habe das Unternehmen potenziell gefährliche Technologien unter Verschluss gehalten, aber jetzt habe es die Vorsicht in den Wind geschlagen, weil jetzt die Konkurrenz da ist. Microsoft, das im letzten Monat ein Chatbot in seine Suchmaschine Bing mit aufgenommen habe. Und der Chefwissenschaftler von Google, der Mann heißt Jeff Dean, der hat in einer Erklärung mitgeteilt, wir bleiben einem verantwortungsvollen Ansatz im Bereich der künstlichen Intelligenz verpflichtet. Seine Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Silicon Valley in einen Bürgerkrieg über den Fortschritt der künstlichen Intelligenz verwickelt ist, mit den größten Köpfen der Welt, die sich darüber streiten, ob das Ganze jetzt die Menschheit verbessern oder zerstören wird. Und wir haben hier öfter gesprochen über zum Beispiel Stephen Hawking, den großen Physiker, oder auch Elon Musk, die ja auch Kritiker der künstlichen Intelligenz sind, wenngleich bei Elon Musk sich das ja wohl erst in der letzten Zeit so verändert hat. Und diese Herrschaften sagen, dass das ein tiefgreifendes Risiko für die Gesellschaft und die Menschheit darstellt und katastrophale Auswirkungen haben könnte. Also ich finde es interessant, dass dieser ehemalige Google-Wissenschaftler so nebenbei erwähnt, er hätte gedacht, das dauert noch 30 bis 50 Jahre und er ist eigentlich nur erschrocken, dass es jetzt schon stattfindet. Was macht das eigentlich für einen Unterschied? Und was kann man hier eigentlich ableiten aus der Grundrahmenbedingungsstruktur der Wissenschaft insgesamt. Ich denke an das alte Griechenland, wo man sich dann in einem wissenschaftlichen Beirat zusammengesetzt hat. Da waren Mathematiker, Ärzte, Philosophen, Historiker alle zusammen und haben im Interesse einer echten Nachhaltigkeit Wissenschaft betrieben. Und er sagt, naja, ich dachte, es wären noch 50 Jahre. Daran erkennt man übrigens auch, dass die Wissenschaftler von heute, wie die meisten Menschen, eben sich nicht vorstellen können, dass wenn sie dieses Leben hier beenden, dass sie dann eventuell wiederkommen oder dass damit noch längst nicht alles vorbei ist. Es geht doch nicht nur darum, was jetzt oder nächstes Jahr ist. Mir ist zum Beispiel wichtig, was in 100 oder 150 Jahren ist. Was passiert dann mit meinen Nachkommen beispielsweise, die noch nicht einmal gezeugt wurden und deren Eltern auch noch nicht? Das sind eben halt immer diese Kleinigkeiten, die man da rein interpretieren kann, dass die tatsächliche Nachhaltigkeit zur Erhaltung der Erde für die Menschheit in einer sinnvollen Form hier das alles aufrechtzuerhalten, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Naja, wir sind ja als Menschen eigentlich auch eingesetzt als Hüter dieses Planeten. Da geht es ja nicht mal nur alleine um unsere eigenen Nachfahren, sondern es geht um das Hüten und Pflegen und Instandhalten der Natur, der Seen, der Berge, der Flüsse, weswegen wir eigentlich ein völlig verfehltes Verantwortungsbewusstsein in den letzten Hunderten und Tausenden Jahren an den Tag gelegt haben. Ja, und Andreas, dieses ChatGPT, wir hatten darüber ja gesprochen, als das losging vor einigen Wochen. Und das ist ja geeignet zum Schreiben von Forschungsarbeiten durch die künstliche Intelligenz, das Schreiben von Büchern, Nachrichtenartikeln. Das ist, glaube ich, vielen Journalisten noch gar nicht klar, dass sie sehr locker und leicht bald ersetzt werden könnten. Dann geht es auch um das Schreiben von E-Mails und anderen textbasierten Arbeiten. Und viele kluge Köpfe sehen inzwischen hierin das Ende der Notwendigkeit des Menschen, dass der das macht, wenn das ja die künstliche Intelligenz kann. Und gehen wir mal davon aus, dass wir vielleicht zwischen 7 und 8 Milliarden Menschen sind. Alleine 1 Milliarde weltweit hat sich bei ChatGPT angemeldet. Das heißt ja, das beweist ja auch einen gewissen Erfolg. Also wir haben uns nicht angemeldet, werden wir auch nicht machen. Aber würdest du das als unkritisches Verhalten bezeichnen oder als neugieriges Verhalten? Als Abrichtung. Viele junge Leute vor allem oder auch viele Nerds, die werden ja regelrecht abgerichtet dazu. Es stellt sich heute keiner mehr abends hin bei einem klaren Sternenhimmel und lässt dieses Bild dieser Sterne, die seit Jahrtausenden und Jahrmillionen dort strahlen, einfach mal auf sich wirken und lässt sich dabei auch mal in die Eigenkontrolle kommen. Mir geht das immer so, dass ich dann ein unglaubliches Gefühl entwickle, eine Emotion entwickle und dann auch ein Bewusstsein und eine Intuition, eine Empfindung habe, nämlich die tiefe seelische Erinnerung, wie oft habe ich eigentlich diesen Sternenhimmel schon gesehen, auch vor diesem Erdengang. Wenn wir uns diese Dinge einfach mal wieder versuchen zuzuführen, uns wieder in unser Inneres hineinzuhorchen, mal die Zellteilung des eigenen Körpers mal nachzuempfinden und diese Wirkung dieser Bilder in der Natur unter einem Sternenhimmel einfach mal durchempfindet, dann kommt eine völlig neue Situation zustande. Aber diese Menschen, die wir heute haben, die wissen gar nicht mehr, dass wir einen Sternenhimmel haben, die gucken da gar nicht mehr hin, sondern die sind dann eben halt abgerichtet und hoffen dann auf eine KI-Bot, was auch immer, das gerade festgestellt hat, dass du nach Niedersachsen gezogen bist, also auch noch fehlerhaft ist. Das haben wir doch drüber so gelacht, als wir das durchgecheckt hatten, ne? Ja, viele gucken in den Himmel und sagen, das hat der Elon Musk aber schön gemacht mit seinen Starlink-Satelliten. Ja, so ist es mittlerweile. Ja, und ganz kurze Meldung noch, was jetzt die künstliche Intelligenz bereits sichtbar macht. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Einstellungsstopp bei IBM. Da sollen fast 8000 Mitarbeiter durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Dann hat letzte Woche Dropbox bekannt gegeben, dass es 16% des Unternehmens, das heißt etwa 500 Mitarbeiter, entlassen wird, um seine KI-Abteilung auszubauen. Da heißt es von dem CEO Drew Houston in einem Memo an die Mitarbeiter wörtlich: In einer idealen Welt würden wir einfach Leute von einem Team in ein anderes versetzen Und das haben wir auch getan, wo immer es möglich war. Unsere nächste Wachstumsphase erfordert jedoch eine andere Mischung von Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen KI und Produktentwicklung in der Frühphase. Wir haben in den letzten Jahren großartige Talente in diesen Bereichen eingestellt und wir werden noch mehr brauchen. Und die Veränderungen, die jetzt angekündigt werden, seien zwar schmerzhaft, aber notwendig für unsere Zukunft, sagt der Mann von Dropbox, der CEO. Er sei fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass Dropbox im Zeitalter der künstlichen Intelligenz eine Vorreiterrolle einnimmt. So wörtlich, wie wir bei der Umstellung auf Mobilgeräte und die Cloud eine Vorreiterrolle eingenommen haben. Wir brauchen alle Hände an Deck, denn maschinelle Intelligenz gibt uns die Werkzeuge, um alles neu zu gestalten. Also unterm Strich gesehen bleibt übrig, dass ein Großteil aller Arbeitsplätze nicht mehr existieren werden, weil sie durch KI ersetzt werden. Und jetzt muss man doch einfach mal überlegen, was soll denn mit den überschüssigen Menschen passieren, die keine Arbeit mehr haben? Und die Frage, die sich dann weiterstellt, ist, will man die überhaupt noch haben? Soll man die überhaupt noch haben? Was hat man eigentlich mit den Überschüssigen zum Schluss vor in diesem ganzen Spiel? Es wird ja gerade eine Infrastruktur aufgebaut, in der eine Handvoll Menschen die gesamte Welt über diese KI steuern kann. Eine Handvoll. Eventuell übernimmt die KI sogar irgendwann selbst diese Welt und die Architekten dieser KI werden dann letztlich irgendwann Sklaven ihrer eigenen Erfindung werden. Das ist ja die Hochrechnung, die man jetzt irgendwann ableiten kann. Wir sehen hier diese aus meiner Sicht luziferische, tiefst dunkle Energie, die dahinter steht, den Mensch als beseeltes Wesen mit Eigenverantwortung abzuschaffen. Und wenn man dann auf die Geizdowns oder sowas zu sprechen kommt, die ja irgendwann jetzt gesprengt wurden, wo es eben heißt, man braucht nur noch 500 Millionen Menschen. Das heißt, wir haben 7,5 Milliarden Menschen zu viel. Was hat man da vor? Und das ist jetzt alles Verschwörungstheorie. Also in dem Beitrag der Daily Mail über die künstliche Intelligenz, über den Gründer der künstlichen Intelligenz, da heißt es, wenn der Mensch die Kontrolle über die künstliche Intelligenz verliert, gilt sie als singulär. Das heißt, sie hat die menschliche Intelligenz übertroffen und kann eigenständig denken. Die KI bräuchte den Menschen nicht mehr und würde auch nicht mehr auf ihn hören, was es ihr ermöglichen würde, Nuklearcodes zu stehlen, Pandemien zu verursachen und Weltkriege auszulösen. Und der Gründer von Deep AI, also von der tiefen künstlichen Intelligenz, der Mann heißt Kevin Barragona, der hat gegenüber Daily Mail gesagt, es ist fast wie ein Krieg zwischen Schimpansen und Menschen. Die Menschen gewinnen natürlich, da wir schlauer sind und die fortschrittlichere Technologie nutzen können, um sie zu besiegen. Wenn wir die Schimpansen sind, wird uns die künstliche Intelligenz zerstören oder wir werden von ihr versklavt. Aber die gute Nachricht ist, dass hier sehr viele Annahmefehler drin sind, weil der Mensch eben halt nicht einfach nur sein Verstandesgehirn ist, sondern als einzige Kreatur mit dem Selbstbewusstsein und der wirklichen klaren Eigenverantwortung ausgestattet ist. Das ist der ganz große Unterschied. Das heißt, der Mensch ist nicht die Summe seiner Atome, in denen er lebt, also die Behausung, in der er steckt, sondern der Mensch ist der dort drin ist. Er hat schon seinen Körper einige Male gewechselt durch irgendwelche Inkarnationen und Reinkarnationen. Das ist das, was außen vor bleibt. Und wenn man uns Harari und so weiter ansieht vom WEF, der den Menschen als Kohlenstoffhaufen bezeichnet und mehr oder weniger als programmierbar bezeichnet, dann geht es immer nur um den Verstand, aber nicht um den Geist. Und jede KI-Einheit, jeder Computer, den es gibt, oder genauer genommen keiner dieser Dinge, hat in irgendeiner Form einen Zugang zur Schöpferkraft. Und das ist das eigentlich Kreative, sondern die basieren alle nur auf Daten, auf Mathematik und auf Verstandesebene. Und das ist die schwere Unterlegenheit. Dankeschön für diese Ausführungen noch. Andreas, ich komme jetzt noch am Ende zu einem wirklich sensationellen Thema. Denn wir haben gestern über den Begriff der erneuerbaren Energien gesprochen. Und was sind denn erneuerbare Energien? Zum Beispiel wird ja heute Windstrom oder Solarzellenstrom als erneuerbare Energien bezeichnet. Du hast gestern über den Kontakt zu Wissenschaftlern gesprochen, die sich schwerpunktmäßig mit diesem Thema beschäftigen. Und was ich da gehört habe, würde ja alles völlig auf den Kopf stellen. Naja, es liegt ja auf der Hand, denn wir haben ja die Erfahrung, dass mittlerweile fast grundsätzlich immer alles auf dem Kopf steht und man immer vom Gegenteil ausgehen muss gegenüber dem, was viele zum Beispiel abhängige Wissenschaftler oder man könnte auch ein bisschen böse sagen, Mietmäuler über die ebenfalls abhängigen Medien verbreiten sollen. Das ist ja das System, was wir haben. Und so muss man sich auch hier die Frage stellen, was haben diese mit enormen Umweltschäden verbundenen Energien, nämlich Windkraftanlagen und Solarkollektoren, überhaupt mit einer Erneuerbarkeit zu tun? Und wir halten es auch hier in den Gruppen, in denen ich mich bewege, und das sind viele Physiker, einfach für einen eiskalten Schwindel. Hui, das ist ein schwerer Vorwurf, aber um ganz ehrlich zu sein, das, was ihr da ausarbeitet, das ist mal wieder das typische Zünglein an der Waage, denn die Frage ist bis jetzt ja überhaupt noch nicht diskutiert worden. Was sind eigentlich wirklich erneuerbare Energien? Und wir haben ja nicht selten über die schwersten Umweltschäden gesprochen, zum Beispiel nur bei Windrädern. Alleine während der Produktion, durch den Sondermüll, nach dem Abriss, durch das Einbetonieren, aber auch durch das Schreddern vieler Vögel, die natürlich dafür sorgen, dann diese Maßnahmen, dass auch gewisse Vogelarten aussterben. Und jetzt sagst du, dass es sehr wohl erneuerbare Energien gibt, wenn man diesen Begriff unbedingt verwenden will, die sehr hilfreich sind. Ja, natürlich gibt es diese erneuerbare Energie schon, und zwar ganz einfach in der normalen Natur. Da sehen wir es jeden Tag und können es auch ausprobieren, sehen und nachvollziehen. Es passt natürlich überhaupt nicht in die Klimaerzählungen dieser politischen Akteure, die uns ja noch vor 50 Jahren erklärt hatten, wir werden jetzt eine Eiszeit haben. Und die wollen natürlich nicht, dass diese zum Teil diese Zusammenhänge, die sie selbst nicht erkennen oder es auch schlicht ignorieren wollen. Es geht um ein Geschäft, ganz einfach. Das ganze Klimathema dient ausschließlich den Milliardären, die eine finale Umverteilung der Vermögenswerte nun auf sich zu vereinen versuchen. So einfach kann man zusammenfassen. Und die Strategien kann man übrigens historisch auch sauber ableiten, weil sie immer nach demselben Muster ablaufen. Dabei spekuliert man auf Ereignisse, die man immer selbst auslöst. Das ist so unglaublich wichtig, sich das einzuprägen. Das ist ein Zitat meines lieben Kollegen Ricos. Wie aktuell jetzt die Klimaerzählung, die gerade läuft. Mit genügend Geld lassen sich natürlich abhängige Akteure, natürlich mit wissenschaftlicher Ausbildung im Hintergrund finden, die uns dann auch falsche Zusammenhänge erklären. So richtig falsch sind sie nicht, sondern sie werden so aufgebaut und zurechtgebastelt, dass sie etwas anderes vermitteln, als gesagt wird. Und im IPCC finden wir diese pseudowissenschaftlichen Erzählungen wirklich zuhauf. Also gut, wenn seriös wissenschaftlich betrachtet die Windräder und die Sonnenkollektoren nicht zu den erneuerbaren Energien gehören, weil sie die Umwelt schon während der Produktion schädigen und dann später mit nicht recycelbarem Sondermüll belasten, was ja einleuchtet, dann stellt sich die Frage, was sind denn jetzt die echten erneuerbaren Energien? Die Natur zeigt es uns direkt vor unseren Augen, permanent. Ehrlich gesagt, jetzt kriegen natürlich einige wirklich ein Problem, aber fossile Brennstoffe gehören aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht zu den erneuerbaren Energien. Auch wenn die Milliardäre, die eine gegenteilige Darstellung in die Welt setzen lassen oder gesetzt lassen haben, kann man sagen, um die aktuellen Ereignisse auszulösen, auf die sie dann spekulieren, dass die jetzt Pickel bekommen. Jetzt erläuter uns aber auch bitte mal, warum jetzt ausgerechnet fossile Brennstoffe zu den erneuerbaren Energien gehören sollen. Ich versuche es mal ganz langsam. Fossile Brennstoffe sind ja ehemalige Biomasse, die aus dem Lebenszyklus der Biosphäre irgendwann im Boden verschwunden sind. Da sind verschiedene Biosphären, verschiedene Bäume, verschiedene Mammuts, der ein oder andere Neandertaler, in eine Spalte gefallen und dann ist das irgendwann zu die Erde und dann dauert das ganz lange und so entsteht dann eben halt Öl und Gas. Und ich bitte jetzt um Nachsicht und mir keine Mails zu schicken über die vielen Dinge, Alternativen, wie Öl und Gas noch entstanden sein könnte. Ich kenne diese Dinge. Also nehmen wir mal Öl und Gas. Wenn wir diese ehemalige Biomasse nun aus der Erde fördern und verfeuern, dann werden diese fossilen Brennstoffe ja wieder in den Lebenskreislauf der Biosphäre zurückintegriert. Also der Vermittler dieser Reintegration ist nichts anderes als das CO2-Molekül. Das wird nämlich von den Pflanzen erneut in Biomasse umgewandelt, wird also mittels CO2 die Biomasse erneuert. Und das Ganze lässt sich immer wieder erneut wiederholen. Also fossile Brennstoffe sind eigentlich die wahren erneuerbaren Energien und CO2 ist der Vermittler in diesem ewigen Erneuerungskreislauf des Lebens. So einfach ist das. Andreas, Herr Habeck oder Steffi Lemke oder Annalena Baerbock, die werden dir das Ding sowas von um die Ohren hauen. Ja, das sind natürlich jetzt vergleichbare Wissenschaftler, aber so ist es eben halt. Und das sind natürlich wirklich revolutionäre Aussagen. Das stimmt, aber wer diese Logik auf den Punkt bringt und diese Aussage, dass fossile Brennstoffe erneuerbare Energien sind, das kommt nicht von mir allein, sondern werden hinter den Kulissen von vielen seriösen und ergebnisoffenen Wissenschaftlern ganz eindeutig vertreten. Die Erfahrung habe ich gemacht. Man kann es sich einfach nur nicht leisten, die Wahrheit laut zu sagen wegen der Abhängigkeit. Das ist das Dilemma. Und solange die Wissenschaftler mit Anstand und Rückgrat nicht aufstehen und die Presse endlich ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommt, wie wir es heute schon besprochen haben, da wird dieses Spiel des Profits und nur darum geht es, man muss nur genauer hingucken, solange wird das Spiel weiterlaufen. Gut, okay, wenn man unseren Podcast jetzt von vorgestern, vom Montag noch einmal hört, da wird ja erkennbar, dass es, wenn man jetzt deiner Logik folgen möchte, eigentlich nie um das Klima ging, sondern aktuell in Deutschland unter anderem um einen konstruierten Preisverfall der Immobilien, die dann von den, wie du es immer nennst, Kapitalsammelbecken aus dem Ausland billig aufgekauft werden sollen. Und das geschieht, wenn ich deine Meinung hier zitieren darf, nach zum Beispiel mit der Verpflichtung zum Einbau einer sogenannten Wärmepumpe. Diese Maßnahmen können sich viele eben nicht mehr leisten. Sie müssen verkaufen, wodurch die Immobilienpreise massiv fallen werden. Bingo, und genau darum geht es. Man muss nur der Spur des Geldes folgen, was wir immer sagen, und erkennt dann ziemlich schnell, dass es ganz bestimmte Gruppierungen der Milliardärskaste gibt, die dann die Organisation wie Extinction Rebellion und auch andere politische Akteure durchfinanzieren. Woraufhin dann natürlich ausgesuchte und ich sag mal charakterlich geeignete Politiker Maßnahmen ergreifen, nämlich die den Milliardären dann einen billigen Einkaufsmarkt, in diesem Fall von Immobilien, bescheren. Und das ist damit gemeint. Man spekuliert auf Ereignisse, die man selbst auslöst. Und das ist ein genialer Schachzug, denn die meisten Politiker verstehen das offenbar nicht einmal. Also, aus meiner Sicht ist das Thema deswegen so besonders wichtig, weil die zentrale Aussage von den Wissenschaftlern hinter den Kulissen, die nicht auf der Payroll von irgendwelchen großen Unternehmungen oder den Regierungen stehen, alles auf den Kopf stellen gegenüber dem, was die Strategen der Politik propagieren. Es lässt sich kurz zusammenfassen. Ich sage jetzt, also ich fasse nur deine These hier zusammen. Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, weil ich das noch zu wenig verstehe, aber so viel verstehe ich schon, dass echt was dran sein könnte. Also Windkrafträder und Solaranlagen sind demnach nicht erneuerbar. Fossile Brennstoffe wie Gas und Öl sind erneuerbar. Das ist schon eine irre These, aber das wird leider dann wahrscheinlich auch bis zum Abwinken bekämpft werden. Die ganze Historie ist voll, dass alle wissenschaftlichen Aussagen, die nicht im derzeitigen Mainstream, im Lifestyle sind, automatisch bekämpft werden. Aber Physik bleibt Physik und man kann es erklären. Ihr Lieben, und das war es jetzt auch restlos schon wieder. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie es euch immer geht, wenn ihr das hier alles angehört habt und ob ihr das in einem Stück durchschafft. Wir machen das hier immer in einem Stück Und danach ist es tatsächlich so, da ist nicht nur ein Kaffee gefällig, sondern auch ein kurzer Gang hinaus in die Natur, weil es ist echt heftig, was der Mensch von heute alles so verarbeiten soll, muss, aber auch darf, denn alles bringt uns weiter. Wir sind froh darüber, dass ihr uns treu bleibt und dass ihr unseren Thesen nicht folgt, sondern einfach nur darüber nachdenkt. Nicht folgen? Nee, ihr müsst nicht folgen. Ich möchte nicht, dass jemand blind folgt, sondern selbst zu den Ergebnissen kommt. So, einen schönen Tag und bis später. Kaffee.